heute mit dem Dominik. Ja, hallo und ohne den Zeitweise. Aber mit dem Martin. Okay, jetzt hatte ich gerade das Problem mit dem Kopfhörer. Auch synchron, deswegen ist das Problem wohl woanders. Das mag sein. Wahrscheinlich ist es einfach der Kopfhörerverstärker, den ich irgendwie so nicht ganz gut verkabelt habe. Oder ist es einfach hier so der Stecker? Hoffentlich, aber im Ergebnis machen wir E-Mono, oder? Im Ergebnis ist E-Mono, deswegen ist es total Wurst. Das ist ja sehr gut, finde ich nach wie vor großartig. Ich habe letztens erst wieder auf Mono umgestellt bei irgendeinem Podcast. Ich glaube, bei Manuel Spiet war es, weil er hat es auf Stereo gesetzt und weiß es nicht gelatet einmal und es war anstrengend. Ist aber auch nur halb richtig, weil die Input-Signale sind zwar alle Mono, aber das Output-Signal, wenn ich es mit M4A kodiere, dann wird es Stereo. Weil das mit HE keinen Unterschied macht, ob Mono oder Stereo. Deswegen kann man den gar nicht Mono exportieren. Ach, man kann gar nicht. Also ich glaube, man kann schon, aber es macht einfach keinen Sinn, weil der Code, die Qualität ist die gleiche und der Code kann halt so... Also und gerade für den Rauschmeißer ist manchmal Stereo schon noch cool. So. Ah, okay, dann haben wir ja doch Stereo. Interessant. Ja, also potenziell hätten wir Stereo, aber die Aufnahme ist irgendwie... Ja, wir sind selber alle auf beiden Seiten gleich laut. Das rote Licht leuchtet auch und wir sind schon auf Sendung. Das muss ich mir jetzt nochmal klar machen. Genau, es ist nicht die Pre-Show. Genau. Und wir brechen jetzt auch nicht ab, weil wir irgendwie gerade was vergurkt hätten, weil das ist ja hier live dabei. Amateurradio. Genau. Errata. Ja. Wir haben ja immer unsere lustige Mea Culpa Sektion am Anfang. Und ich bin indirekt darauf hingewiesen worden, dass zumindest ich bei dem ACTA-Thema, ich glaube es war letzte Woche, schon ein bisschen ins Stammeln geraten bin. Aufgrund akutem Nichtwissen um die aktuelle Situation. Das ist soweit richtig. Wir versuchen es heute nochmal. Okay, also mit wir meinst du dich, weil ich bin nach wie vor nicht weiter informiert. Naja, also du könntest so unterstützend nicken und sagen und ach ja, und ist ja interessant. Okay, gut, dann klär mich doch mal auf. Wir hätten da noch ein anderes Thema vorher. Echt? Ja. Das ist von dir sogar. Da geht es um HP. Ach, du wolltest es jetzt nur mal erwähnen. Ich wollte nur erwähnen, dass wir eine Vorschau auf ein uns Thema der Schuld bewusst sind und das versuchen, diese Woche etwas auszugleichen. Okay, gut. Ja, aber mein Thema ist ja nur so ein kleines. Und zwar dieses WebOS. Ja. Das ist ja so eine Geschichte voller Missverständnisse und ist jetzt im Endeffekt ja, ich würde es tot nennen. Andere nennen es Open Source an der Stelle. Manchmal ist da nicht viel dazwischen. Aber so in dem jetzigen Zustand, wenn das nicht irgendwie die doppelte Performance aus der Open-Source-Ecke rausbekommt, dann ist es für meine Begriffe tot. Und nur so eine kleine Meldung am Rande, dass John Rubinstein, also der damals zu Palm gewechselt ist von Apple. Richtig. Und mehr oder weniger dieses ganze Projekt, glaube ich, mit ins Leben gerufen hat. Oder da so der Frontmann war. Ja. Der hat jetzt HP verlassen. So. Ja, also da sind halt jetzt die ganzen goldenen Fußfesselverträge ausgelaufen. Macht man ja üblicherweise so, dass man sagt, du verpflichtest dich auf x Jahre und kriegst dafür irgendwie Aktienanteile. Oder? Ja, aber auf jeden Fall scheinbar dürfen die jetzt da weg und irgendwie der große Exodus hat auch schon eingesetzt. Also die Leute, die nicht rausgeworfen wurden, sind glaube ich schon gegangen, die früher bei Palm waren. Und jetzt eben auch Rubinstein. Genau, und wer es nicht im Hinterkopf hatte, also der war maßgeblich an dem Original iPod beteiligt. Genau. So, das war so der Höhepunkt. Und seiner Produktmanager-Karriere genau. Bei Apple. Jo, mehr ist es auch nicht. Wollte nur kurz mal wieder mal WebOS irgendwie einfließen lassen. Ja. Also ist, wie gesagt, jetzt Open Source, da gab es jetzt vor kurzem auch ein Zeitstrahl projektiert, welche Releases kommen sollen dieses Jahr und was da alles drin sein soll, Open Source technisch. Ich finde es mutig. Ja, mal sehen. Vielleicht wird es ja was, aber ich glaube es eher nicht. Ja, schade, ist fraglich. Schade. Nun ja, aber jetzt zu dem ACTA-Thema, das wir gerade schon angesprochen hatten. ACTA, wie gesagt, eine Geschichte voller Missverständnisse. Es begleitet uns schon seit Jahren. Und dementsprechend ist es auch schwierig, da den Überblick zu behalten. Vor allem, weil es eben so ein unglaublich intransparenter Prozess war in der ganzen Zeit und eigentlich immer noch ist, wie dieser Vertrag verhandelt wird, welcher Entwurf gerade aktuell ist und über was man eigentlich spricht. Hinzu kommt, dass der Vertrag an sich auch relativ, schwammig formuliert ist. Ja, also man kann da viel reininterpretieren, wenn man will, muss aber auch nicht. Ja, dementsprechend ist es immer schwierig zu sagen, die Welt geht jetzt unter, weil in ACTA das und das steht. Ja, kann passieren, muss aber nicht. Ja, und dementsprechend gibt es jetzt eben auch so ein paar Leute, die sich ein bisschen, von denen ich glaube, dass sie sich rechtlich ein bisschen mehr auskennen als ich. Ja, also es gibt zum Beispiel den Rechtsanwalt Stadler, kennt man irgendwie als R.R. Stadler auf Twitter. Der hat einen Artikel geschrieben, den er nennt, ist die ACTA-Hysterie berechtigt? Ja, und da zerlegt er halt so, was momentan Stand der Verhandlungen ist, zumindest was man sieht in dem Vertrag. Und wie stellt es mit deutschem Recht gegenüber? Ja, und das deutsche Recht, sagt er dann abschließend, muss wohl nicht verändert werden, wenn Deutschland ACTA unterschreibt, weil das sowieso schon so rigide ist. Okay, wobei da für mich so ein bisschen eine Wissenslücke komplett aufgeht, weil ich dachte, dass ACTA ja außerrechtliches Abkommen ist. Ja, ja, ACTA ist ein Vertragswerk, das die teilnehmenden Länder unterschreiben und sich dann verpflichten, das in Landesgesetze umzusetzen. Also so ähnlich wie wenn die EU jetzt entscheidet, hier irgendwie Direktive so und so und dann irgendwie Deutschland dazu Gesetze machen muss. Und so ähnlich ist ACTA halt auch, nur dass es halt ein Vertragswerk zwischen mehr Ländern ist, in Anführungszeichen. Aber schon zwischen Ländern? Ja. Okay, ich dachte, da wären auch Dinge vorgesehen gewesen, die zwischen Firmen funktionieren. Firmen also beeinflussen natürlich maßgeblich, dass dieses Vertragswerk überhaupt verhandelt wird, durch Lobbyarbeit. Ja. Aber und denen werden natürlich Rechte und gegebenenfalls auch Pflichten eher nicht gewährt durch dieses Vertragswerk, aber es ist schon zwischen Ländern, was da abgeschlossen wird. Okay. Ja. Okay, also es geht schon um Richtlinien, die dann wieder in Gesetzgebung einfließen sollen. Und da ist jetzt dein Stand, beziehungsweise der von dem Anwalt, den du gerade zitiert hast, dass sich dadurch für uns irgendwie nicht mal was ändert, ja, weil deutsches Urheberrecht ist eh schon relativ stark und deckt die Masse schon ab. Aber für andere EU-Länder schon. Ja, in der Tat. Und kann man jetzt... Jetzt könnte man sich zurücklehnen und sagen, so ist ja eh wurscht, bei uns wird es ja nicht schlimmer. Aber ist natürlich irgendwie jetzt auch die falsche Aktion dann, weil erstens, warum müssen unsere, also ähnliche Verhältnisse wie bei uns auch woanders herrschen, wo vielleicht die Gesetzgebung noch nicht so rigide ist an der Stelle. Und andererseits gehört sowieso, dass dieser ganze Themenkomplex Urheberrecht auch nochmal neu verhandelt für die Gegenwart. Ja, das sind ja alles Gesetze, die kommen irgendwie von lange, lange her, bevor es diese digitalen Daten gab und passen halt nicht mehr wirklich dazu, wie es funktioniert heutzutage. Ja, definitiv. Und dann leistet natürlich der ACTA auch einen Beitrag, das ein bisschen zu zementieren im Jetzt-Zustand. Also ja, ja. Das tut es auf alle Fälle auch immer noch. Deswegen lohnt sich es auch, trotzdem dagegen zu sein. Richtig. Darüber hinaus gibt es noch mehr Kritikpunkte. Also es ist zum Beispiel auch so, wie gesagt, das Vertragswerk ist relativ lax formuliert und es gibt da natürlich Protokolle noch zu diesem Vertragswerk, wie man denn dieses Vertragswerk umsetzen soll. Okay. Und die sind noch nicht öffentlich. Ah, die sind noch nicht öffentlich. Also da könnte sein, dass da mehr drinsteht. Theoretisch auch praktisch könnte man sich, also gerade wenn es weit offen ist, auch gut vorstellen, dass da irgendwas im Auge ist. Und dabei ist halt erstmal dran. Also wenn man jetzt so eine Leak-Plattform hätte. Ja, ja. Ich habe gehört, Open Leaks gibt's bei mir. Naja, aber auf jeden Fall ist es jetzt keine Entwarnung für ACTA. Nach wie vor ein komplett intransparenter Haufen Papier, aus dem auch viel Schlechtes erwachsen kann, auch für uns und für andere sowieso. Und geht mal auf die Demo. Ja, also ist es jetzt irgendwie in einer Woche am Samstag, also je nachdem, wann das hört, am 11. Februar ist dieser Stopp-ACTA-Aktionstag mit Demos in vielen großen deutschen Städten. Großen deutschen Städten. Wir verlinken an der Stelle auch mal so eine Übersichtsseite, wo man dann gucken kann, wo man da hingehen kann und irgendwie so ein bisschen dagegen sein kann. Jo. Also ich finde die Demo-Aufrufe, also gerade den Münchner Demo-Aufruf habe ich gelesen, der ist halt so ein bisschen sensationalistisch, aber mei. Ja, mei. Ja, so sahen es heute. Egal. Auf jeden Fall, dagegen sein lohnt sich und schaut doch mal. Gut. Dagegen sein, schlechte Überleitung. Motorola ist gegen Apple. Haben wir ja schon öfter mal hier anklingen lassen. War Motorola jetzt nicht Google? Ja, aber es klagt Motorola, keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay. Nee, es ist, Google hat ja nur Teile von Motorola gekauft. Ja, aber die Motorola Mobilsparte. Genau, aber um die geht es doch an der Stelle, oder? Ich weiß nicht, ob die Patente noch Motorola hält oder ob die. Also, vielleicht hat Motorola auch schon geklagt, bevor sie Google gekauft haben und deswegen klagt sie noch als Entität. Schon. Also wahrscheinlich so, klagt sie deshalb noch als Entität Motorola. Mhm. Okay. Ja. Egal, auf jeden Fall, Motorola hat ja Apple verklagt, weil in dem Mobilfunk-Chipsatz von Apple ein Motorola-Patent verletzt wird, ursprünglich angeblicherweise. Mhm. Ja, und Apple sagt im Gegenzug: das Patent wird in der Tat ist tangiert. Sozusagen, aber der Mobilfunkbausatz, Trellala Chipsatzhersteller, der hat ja schon Patentgebühren gezahlt und deswegen sind wir da mit irgendwie auf der sicheren Seite. Und Motorola sagt, nee, der hat irgendwie nicht für euch mitgezahlt. Und darum geht es im Prinzip, soweit ich es verstanden habe, bei dieser Gerichtsverhandlung. Mhm. Und jetzt hat sich heute ergeben, dass vorerst Apple das iPhone 3G, das iPhone 3GS, das iPhone 4 und das iPad 1 und das iPad 2 nicht mehr in Deutschland verkaufen darf. Mhm. Im Online-Store kriegt man es auch schon nicht mehr. Ich weiß nicht, wie die Situation im Apple Store aussieht. Oder in entsprechenden anderen Läden, Telekom und Co. Mhm. Bei iPad beschränkt sich es natürlich auf die Geräte, die Mobilfunk-Chipsätze haben, also alle mit UMTS. Das Wi-Fi kann man noch kaufen. Aber schon lustig. Ja, und die Situation ist, glaube ich, so, dass jetzt, also das ist jetzt de facto so eingetreten erstmal und jetzt geht es entweder dann irgendwie in eine Revision oder Apple muss Lizenzen zahlen. Ja. Und bis dahin löst sich das wahrscheinlich nicht auf. Ich bin gespannt, wie lange sie sich's leisten. Wie lange sich Motorola leisten kann oder wie lange sich Apple es leisten kann. Wieso Motorola? Naja, Motorola ist ja regresspflichtig, wenn sie nicht recht haben. Ah, die Geschichte, die wir ja schon andersrum genau, hatten mit also Samsung das war, und dem... Ich glaube, es war auch bei Motorola so, dass das Gericht damals gesagt hat, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr irgendwie so und so viel Geld schon mal hinterlegen, falls ihr da nicht recht habt. Okay. Aber ich kann auch sein, dass das Samsung war. Aber es wird wohl eine ähnliche Regelung sein, denke ich mal. Ja, ich denke auch, wir werden es mitbekommen. Da wird Berichterstattung stattfinden zu dem Thema. Interessant finde ich an der Stelle jetzt, ich habe noch keinen Artikel gelesen, der das wirklich durchrecherchiert hat, warum man das iPhone 4S noch kaufen darf. Ob es darin liegt, dass es ein anderes Chipsatz ist oder ob es irgendwie daran liegt, dass es einfach in der Klage nicht drin stand, weil es irgendwie zu neu ist. Ja, vielleicht einfach so ein unkluger Schachzug in der Formulierung der Klage. Also der Absatz, so alle Produkte, die diesen oder ähnlichen Chipsatz verwenden müssen rausfallen vielleicht. Weiß man aber nicht. Oder ist es halt, liegt halt daran, der Chat sagt, es ist ein anderer Chip. Es ist ein anderer Chip. Ja. Okay. Dann glauben wir das mal dem Chat. Ja. Ja. Aber insgesamt jetzt schon eine lustige, also gerade beim iPad ist es halt lustig, weil da betrifft das aktuelle Gerät und man kann jetzt kein iPad mit UMTS kaufen. Ja, ich meine, das iPad 3 kann man dann schon auch wieder mit UMTS kaufen, wenn der andere Chip da auch drin ist. Ich fände es eine interessante Position, dann die alten Sachen so jetzt zu cutten. Genau, einfach zu sagen, so, ja, wir dürfen da nicht mehr und deswegen. Eben. Das alte Zeug wollen wir eigentlich eh nicht mehr im Markt haben, dann in Deutschland, machen wir es ja in Deutschland nicht. Ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass das eintritt. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ja, ich auch. Nun ja. Außerdem von Apple gibt es was Neues. Sie verkaufen nämlich jetzt was anderes. Also, nee, verkaufen ist auch blöd. Es gibt ein Update. Ja. Es gibt ein Update. Und nicht nur eins. Ja, vorvorgestern, glaube ich, kam das große Pro-Apps-Update. Also für Kompressor, Motion und Final Cut. Das sind zumindest die ich gekauft habe und dementsprechend wahrgenommen habe. Ah, du hast Motion auch gekauft im ja, Store? Ja. Mhm. Und gerade das Final Cut Pro 10 Update, das war ja das, das lange erwartet wurde und schon zum Release von Final Cut Pro 10 damals. Ist das Final Cut Pro 10, das hört sich irgendwie dumm an, weil immer alle Final Cut Pro X sagen. Ja, das ist schon eigentlich Final Cut Pro 10. Ja. Auf jeden Fall, da wurde ja viel gejammert im Vorfeld und während des Release auch schon und wird bestimmt auch immer noch, aber ich verfolge es ja nicht, dass das irgendwie total unbrauchbar ist und schrecklich, weil es gibt kein Multicam und es gibt keinen Broadcasting-Monitor-Support und alles ist schlimm. Und jetzt hat Apple halt nachgebessert, wie sie es irgendwie auch versprochen hatten, dann irgendwie einen Monat nach Release, dass sie, also sie haben einen Monat nach Release versprochen und jetzt nachgebessert, nicht, dass mich da jemand falsch versteht, dass sie es jetzt eingebaut haben. Also sprich, Multicam ist jetzt drin, irgendwie mit 64 verschiedenen Kameras potenziell und automatischem Sync zwischen den Kameras anhand der Audio-Timeline. Und sieht echt gut aus. Man kann ja auch im Mix und Match wohl machen, sprich unterschiedliche Frameraten und Auflösungen haben und es funktioniert trotzdem. Okay. Wenn das funktioniert, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, ich bin da jetzt mal ein bisschen vorsichtig mit Final Cut Pro X, weil es eignet sich gut für Video, aber sobald man irgendwie Screencast damit schneiden will, kommt man ins Gemüse, habe ich festgestellt. Aber für Video wird das hoffentlich funktionieren. Okay. Ja, interessant. Mal gucken, ob, ich meine, das Schöne ist ja eigentlich, dass sie diesen Cut, dass sie diesen Cut gemacht haben mit der alten Technologie und jetzt einfach da schön neu weitermachen. Ich selber muss auch sagen, ich habe es mal ein bisschen angeguckt damals und irgendwie war es auf meinem Rechner, wo ich es verwendet habe, halt zu mau. Und deshalb habe ich dann nicht mehr gemacht, aber ich mache im Moment auch echt wenig mit Video. Ist auf alle Fälle gut, wenn was passiert. Was mir an der Stelle noch auffällt, was hier nirgendwo steht, aber wo du den Link auch gut finden würdest trotzdem, Avid hat eine Schnittlösung fürs iPad rausgebracht. Richtig, und zwar selbe Preiskategorie wie iMovie. Ja, und ich habe bisher nur Gutes darüber gelesen im Netz. Ja, und das. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Tests. Ich habe nur gelesen, Avid hat jetzt dieses Ding rausgebracht und ist ja voll interessant und irgendwie Angriff und Schnickschnack. Mhm. Aber so Tests habe ich noch nicht gelesen dazu. Ich habe nur die Screenshots angeguckt und die waren so ein bisschen, das sah so ein bisschen unnativ aus. Also so irgendwie für alles. Ja, aber ich finde gut, dass da Konkurrenz kommt. Und das ist ja iMovie und nicht nur Apple. Da macht und vor allem auch, ich meine, auch so 4-5 Euro oder sowas. Eigentlich. Ja, ich habe es mir auch gekauft, weil 5 Euro für irgendwie Avid-Kram, vielleicht kann man sie mal brauchen. Ja. Aber und irgendwann kostet er dann 7 Euro und dann ist es viel zu teuer. Das ist in der Tat so, dass das jetzt nur 30 Tage gilt oder so und dann kostet es 7 Euro oder Dollar. Oh, schnell kaufen, App Store, Avid. Aber man will wohl ein iPad 2, sagen die Kommentare, auch wenn man den Kommentaren nicht immer glauben kann, aber. Ja, aber das ist keine Frage. Das ist wahrscheinlich. Läuft iMovie überhaupt auf dem Einser? Nicht offiziell. Also stimmt, man muss da rumhacken, wenn man das machen will, dann hat man nicht viel Spaß, glaube ich. Genau, also schon. Also iPad will man schon 2 haben für iPad. Multimedia-Geschichten. So sieht's aus. Außerdem neu Updates, macOS 10.7.3. Ja, das gibt's noch. Wie gibt's noch? Also macOS 10 gibt's noch, ja. Ja. Den Lion, ja. Der vielgescholtene Lion. Echt? Ist der vielgescholten? Ja, also ist nicht so ein Quell der Zufriedenheit für viele. Findest du? Also von dem, was ich so weiß jetzt? Okay. Und ich habe es von meinen Eltern, glaube ich, auch immer noch nicht installiert. Weil die nutzen die eingebauten Programme und denen müsste ich dann die Versionierung erklären. Das ist ja das. Also was mich irgendwie allein nervt, ist gar nicht so sehr irgendwie was Stabilitätstechnisches oder Sonstiges, sondern es ist einfach so, da sind so viele Funktionen dran, die ich eigentlich noch nicht wirklich benutze. So, also Versions zum Beispiel, die nerven mich, also die klicke ich immer weg, statt sie zu benutzen, weil ich mich auch gar nicht damit beschäftige, wie es funktioniert. So, also ich merke nur so, ab und zu ist ein Dokument gelockt und da muss ich irgendwie anlocken oder duplizieren, was jetzt nicht wirklich was mit Versions zu tun hat, aber das nervt mich immer. Ja doch, mit dem ganzen Datei-Handling. Aber und das Problem ist auch, dass die Mischung aus den Programmen das natürlich macht. Also für meine Eltern zum Beispiel, in Excel wäre das so, aber in TextEdit wäre es anders. Ja. Das will ich denen nicht irgendwie, das checken die nicht. Oder schon, aber ich will es nicht erklären müssen, warum das so ist. Also die haben berechtigte Fragen, will ich damit sagen, und das kriegt man schlecht erklärt. Und für mich selber habe ich inzwischen so diesen Verändern, Duplizieren und dann nochmal Speichern Prozess eigentlich, also im Preview brauche ich den meistens, komme damit eigentlich ganz gut klar, ja, weil du machst halt so ein Dokument auf und dann machst du deine Änderungen und dann bist du eigentlich Speichern unter, aber das geht nicht mehr, weil Speichern unter gibt es nicht mehr. Du könntest Save a Version machen, willst du aber eigentlich auch nicht, sondern du müsstest als neues Ding woanders hinspeichern. Dann kannst du Duplicate machen. Das habe ich so überhaupt noch gar nicht drin irgendwie. Und die Geschichte ist, wenn du dann Duplicate machst, dann ist er schon so schlau, dass er dann fragt, ob er das alte reverten soll. Ja? Das heißt, die Änderungen sind, also vom Prozess her geht es ganz gut. Was dann aber wiederum nervig ist, wenn du es speicherst, dass er dann den Originalort der Datei vergessen hat und das Fenster irgendwo aufmacht. Ja, du musst ja dann wieder die alte Datei da reinziehen, damit du was dann da daneben hinlegst. Also der Workflow ist ein anderer geworden und er ist nicht für alle Programme ein anderer geworden. Er ist kompliziert zu erklären. Er ist vielleicht auf Dauer eine gute Idee, aber auch, also ich würde auch sagen vielleicht, ja, weil I don't know. Ja, und so Geschichten sind halt mit Line passiert. Und der Audio-Bug ist für mich auch neu, so der da nee, immer nee, noch rumhängt. Nee, der ist auch schon dran. Also bei meinem Display auf dem Mac Pro war das nicht, aber ich, whatever, was, also was auch immer die Grundlage ist. Ich habe das runterrepliziert bis auf die letzte Snow Leopard-Version. Ja. Davor ging es noch. Ich bin ja eher gespannt auch, ich meine, wir sollten irgendwann noch ein bisschen über das Update reden, aber was dann... Keine Eile. Ob wir zur WWDC praktisch irgendwas in Richtung Mac hören oder nicht. Ich meine, das ist relativ früh, aber es ist eigentlich schon so eine, so Mac OS 10 Releases ziehen sich ja. Also das könnte schon so zumindest ein Hint könnte kommen. Und für mich ist echt die Frage, was da passiert. Ja, also ich denke, es wird halt wieder so eine, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Seed gibt. Zumindest keinen substanziellen. Vielleicht gibt es einen Seed, aber der hat dann wahrscheinlich mit dem Release wenig zu tun. ZFS. Ja, bla. Jetzt ist Steve doch weg, jetzt kann der ZFS kommen. Keiner mehr auf Sunsauer. Genau. Ja. Nee, was ich sagen wollte, ist, wahrscheinlich ist das wieder so eine Zwischen-WWDC für Mac OS X, wie wir es auch schon länger nicht mehr hatten, wo es halt wirklich nur so um Ausblick geht und wir zeigen euch nochmal, wie Line funktioniert. Und so Line-Basics und ein paar erweiterte Themen. Genau. So nochmal Line-Wiederholung und guck mal hier, das wird vielleicht anders, aber wir sagen auch nicht genau wie, weil wir wissen es selber nicht. Ja, man kann ja hoffen, dass sie dann zur WWDC schon iWork für den Mac so released haben, dass sie iCloud benutzt und dann, dass es gute iCloud-Session gibt. Nee. Das ist echt bis jetzt noch nicht da, oder? Also nee. Das ist nicht übertrieben. Dieses iCloud auf dem Mac? Keine Ahnung, woran es da hapert. Scheiße, oder? Ja. Also das ist so richtig so... Es ist auch irgendwie so peinlich, weil ich habe jetzt schon mehrere Programme, die halt wunderbar funktionieren mit iCloud auf dem Mac. Irgendwie iWriter macht das ganz schön. Ich habe so ein Magic-Karten-Verwaltungstool, das synkt auch über iCloud und funktioniert. Und auch zwischen Devices, also Mac auch und iOS. Und Mac, ja. Und, ja, und also Apple selber? Apple selber kriegt es nicht auf die Reihe. Na, holla. Naja, das 10.7.3 Update. Was macht es? Eine neue Safari-Version, die hoffentlich weniger abstürzt? Ich muss sagen, Safari ist mir schon lange nicht mehr abgestürzt. Du hast diese weißen Screens nicht, die einfach die Seiten neu laden und sowas. Nee. Ich schon. Und bisher hatte ich sie noch nicht, aber es ist jetzt gerade mal erst einen Tag. I don't know, aber eine neue Safari. Hatten wir das nicht letztes Mal als Safari, da hast du genau das gleiche gesagt, glaube ich, als das letzte Mal Safari abgedatet wurde. Gab es ein Security-Update für Safari alleine oder was? Ich glaube mich zu erinnern, dass wir hier in diesem Podcast genau diesen Satz schon mal gehört haben. So, ich habe es erst den Tag, bisher ist es noch nicht passiert. Naja, das schadet nicht. Es gibt irgendwie ganz tolle neue Icons für Mauszeiger ein bisschen. Was? Zwei Pixel sind anders. Ach so, ja, richtig. So. Und in Safari sind die Bookmarks-Pfeile irgendwie jetzt so mit ein bisschen drei mehr Pixel weiter rechts. So. Ja. Hat Cable wohl entdeckt. Ja. Das sind die wichtigen Änderungen. Es gibt irgendwie ein paar Leute, die haben Schmerzen mit Video-Corruption wieder. Corruption. Corruption. Das wird nicht deutscher dadurch, dass man es falsch ausspricht. Nee, das hat auch eher mit Metroid zu tun. Ja. Also so mit kaputtem Video. Also sprich, und zwar, das sind da Knöpfe irgendwie so bunt und so Zeug. Ja, lustig. So eine Platzhalter-Grafik, die da so als Pattern drüber liegt. Und zwar über Buttons und über Slidern habe ich bisher die Screenshots gesehen. Da steht irgendwie so CUI drauf und so ein schwarz Fett und ein rotes Fragezeichen. Kannte ich bisher noch nicht. Finde ich eine Erwähnung. Core UI vielleicht, keine Ahnung. Oh, stimmt, klar. Core UI, Fragezeichen. Geht wohl nicht. stimmt, sie hatten ja das Zeug Core UI genannt, wo sie mal auflösungsunabhängige Grafiken drin hatte. Manchen ist es wohl passiert, oder zumindest Cable hat das geschrieben, dass sein Mac Mini dann auf einmal in doppelter Auflösung gelaufen ist, weil so ist es ja drin in Lion, dass du die Retina, also sowas so, ja. Dass du Retina-Auflösung fährst, mehr oder weniger, aber die Displays gibt es noch nicht, also fährst du halt irgendwie in zweifacher Auflösung, also zweifacher Größe bei gleicher Auflösung, wie auch immer man das bezeichnen will. Also du hast halt einen 40 Zoll HD-Fernseher, also Cable hat einen 40 Zoll HD-Fernseher in dem Fall und der macht halt irgendwie 4000 auf irgendwas, ja, und oder nee, 2000 auf irgendwas 2000 muss es sein. Muss, und jetzt hat er neu gestartet und jetzt wird zwar immer noch der richtige Auflösungsmodus vom Monitor rein technisch benutzt, aber macOS 10 verhält sich, als wären das irgendwie 900 auf irgendwas, weil es irgendwie die Pixel verdoppelt. Was ja auch eine unangenehme Geschichte ist, dass es bei, wenn du es mal zwei machst, dann hast du eine Auflösung, die nicht mehr unterstützt wird auf dem Mac. Also so 1024x768 ist so das Kleinste, was wirklich akzeptiert wird. Und alles stimmt, andere sagt dann immer so, oh, dein Bildschirm ist vielleicht zu klein. Weil an sich ist es so, dass mein HD-Fernseher zu Hause, der könnte das auch gut vertragen, dass der Mac dann auf 2x läuft, weil die Webseiten könnte man kleiner machen und die UI-Elemente sind dann größer. Und dadurch, wie der LCD-Fernseher aufgebaut ist, sind bei voller Auflösung halt die Pixel auch so ein bisschen bunt. Ja. Ja. Und es wird immer alles gelöst, aber dann geht der Mac nicht mehr, weil die Fenster irgendwie sich klein skalieren. Ja, also irgendwie Probleme mit High-DPI-Displays gibt es wohl auch. Und High-DPI heißt der Modus auch in macOS 10, wenn man den aktiviert, was man nur mit dem Developer-Tools eigentlich machen kann. Ja. Umgekehrt hat Nevin, glaube ich, geschrieben, dass er vorher nach dem Aufwachen Grafikprobleme hatte, die jetzt weg sind. Aber okay. Also sie haben da wohl irgendwas gedreht, ist die Aussage. Und für viele gab es wohl das Problem, was mir selber aber auch noch nicht so aufgefallen ist oder ich nicht hatte, dass beim Aufwachen Wi-Fi-Verbindung oder nicht und Einschlafen, dass es da komische Timing-Geschichten gab, die nervig waren und was bedeutet haben. Und das soll eigentlich auch gefixt sein. Es waren insgesamt 700 Megabyte. Es sind ein paar Sprachen dazugekommen. Ich weiß nicht, ob das alles Sprachpakete sind oder ob einfach wirklich an vielen, vielen Ecken gedreht wurde. Und ja, jetzt ist halt alles ein bisschen anders. Ja. Windows File Sharing soll auch besser funktionieren jetzt. Steht das nicht in jedem Release drin? Ah, da habe ich jetzt eine Hörerfrage an dich. Ich will mit meinem Mac für einen Drucker sharen für eine Windows-Maschine. Mit deinem, ja. Genau. Gibt es da irgendwie Support dafür oder muss ich das einfach mit CUPS und dann der URL? Also ich dachte, das geht einfach so mit ganz normal Sharing und so. Nicht so. Ich habe sowas aber schon mal gemacht und es hat funktioniert. Echt? Also ja, wenn ich aber das war allerdings noch Snow Leopard, keine Ahnung. Also Sharing anmachen ist auf alle Fälle eine Geschichte und ich habe halt dann im Endeffekt so eine CUPS-URL, die ich dann auf der PC-Seite eintragen kann und das hat so leidlich funktioniert. Also was ist eine CUPS-URL? So eine ZIF-URL, meinst du, oder? Also ich bin ins CUPS-Interface gegangen, so diese Web-Interface nochmal vom CUPS-Demon und da habe ich mir angeguckt, wie so die URL aussehen muss. Also irgendwie /printer/ dann der Printername und da habe ich einfach einen Netzwerkdrucker damit eingerichtet mit den richtigen Treibern auf Windows und das hast ging du, die meiste hast du Zeit, aber Windows nicht immer. Bonjour installiert? Ja, damit ich dann eben auch dann meinen Namen.local machen kann und nicht dann noch die IP-Adresse auch immer ständig sich ändert. Weil da müsste es eigentlich auch mit dem eingebauten Zeug funktionieren. Ja, irgendwie nicht so, aber es ist auch ein NT. Nicht NT, wie heißt es? I don't know. XP natürlich. NT war schon zu lange her. Das ist kein Windows NT. Ja, 7 ist ja aktuell. Naja. Und mein Drucker hat immer noch das Problem, dass er nur eine Seite druckt und dann darf ich ihn wieder abstecken. Hä? Okay. Also vielleicht liegt es ja auch am Drucker. Ja, das weiß ich bei der ganzen Chain irgendwie nicht so. Und ich bin auch nicht oft genug am Drucken, damit ich das debugge, sondern da stecke ich halt außen wieder an. Aber trotzdem. Also ich für meine Begriffe hätte es einfacher sein müssen, den Drucker zu sharen, wenn er an meinem Mac steht für Windows-Leute. Aber vielleicht ist es mit aktuelleren Windows-Versionen auch besser. Ja, diese Samba-Unterstützung von macOS 10, die ist halt prekär. Ist auch besser geworden jetzt. Ja, prekär trotzdem. Ja. So, aber an sich, also jenseits von den Grafikproblemen, scheint es nicht so viel Anzeichen zu geben, das Update nicht zu machen. Man kann wie immer eine Woche warten oder so, falls noch mehr kommt. Ich habe es jetzt bei allen bis auf meinen Mac Mini gemacht und das Update ist gut durchgelaufen und habe auch noch keine Probleme gehabt. So. Ja. Dann habe ich noch eine wichtige Meldung aus dem politischen Bereich. Ja, weil die Menschen demonstrieren gegen ACTA und die Menschen demonstrieren auch für Sachen, die wirklich wichtig sind, nämlich für Half-Life. Dieses Spiel, das ich immer noch nicht gespielt habe. Genau, dieses Spiel, das immer noch nicht gespielt habe. Also du meinst, dieses Spiel, das auf dieser CD drauf war, die ich mir gekauft habe, weil ich Portal spielen wollte. Richtig, genau dieses. Das war allerdings schon Half-Life 2 Episode 3 unter anderem. Ich glaube, es war da alles drauf, aber das auch. Und es geht darum, dieses Spiel ist jetzt, also Half-Life 2 ist, glaube ich, 2007 raus, ich wollte schon 19 sagen, 2007 rausgekommen und seitdem hat man nichts mehr gehört. Ja. Und jetzt ist das ja schon so eine Geschichte, die wird irgendwie fortsetzungsmäßig erzählt und so langsam also werden die Menschen mal wieder unruhig und hätten gerne einen neuen Teil. Also da gibt es so einen Cliffhanger. Ja, mehr oder weniger schon. Okay. Ja, also, ich habe es ja nicht gespielt, deswegen weiß ich es. Wie es so schön in dem verlinkten Artikel heißt, there was a fan and shit was hitting it. Ja, also die Leute wüssten gerne, wie es weitergeht, und aber leider lässt sich Valve da jetzt nicht dazu aus, wann es weitergeht, weil sie irgendwie schon, also sie haben 2007 schon gesagt, sie wollen 2007 es abschließen, und seitdem haben sie dann den Termin jetzt nicht mehr neu gesetzt. Und jetzt wird protestiert, nämlich indem am Samstag jetzt, also wenn ihr das hört, morgen oder heute oder vor letztes Wochenende sozusagen, sprich am 4., wird Half-Life 2 gespielt auf Steam, um für Half-Life 3 also zumindest für einen Termin für Half-Life 3 zu protestieren. Zu protestieren, einfach mal die Server nochmal belasten, damit... Naja, also man könnte das so als Form von positivem Incentive-Gedöns, keine Ahnung, aber okay. Ja, ich fand's lustig. Bist du da auch dabei? Nee. Aber du mochtest es doch auch gerne. Ja, ich mag es total gerne. Aber ich hab nur das auf der Orange Box gespielt eine Zeit lang, und dann musste ich lange Zeit mit dem Boot irgendwie durch die Gegend fahren. Das war anstrengend, dann bin ich dann einmal abgeschossen worden. Ja, ich weiß, dass du dieses Sumpflevel nicht magst, und das ist aber nur ganz kurz. Ja, viel zu lang für mich schon. Ach. Ich hab irgendwie wenig. Ich habe einfach keinen wirklich guten Zugang dazu. Hm. Naja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, und wer es noch nicht gespielt hat, der kann es am Samstag spielen und dann sich irgendwie so vorkommen, als hätte er irgendwas erreicht. Das ist dann so Bonus. Okay. Und das kostet im Moment irgendwie, also die meisten werden es schon haben auf Steam, und das gibt es auch für den Mac und bla. Mhm. Aber ich fand diese Meldung lustig, dass jetzt irgendwie da ein Gruppenspielen organisiert wird, weil die Leute unbedingt einen Termin haben wollen. Apropos, es gibt ja auch ein Map, da noch eine Sache, die ich nicht aufgeschrieben habe, die ich schon kurz erwähnen wollen würde. Wir hatten vor kurzem ja mal über Xbox Live gesprochen, über das so die zwar in Windows 7 UI, aber zumindest schon mal so eine Lightform auf iOS von dieser Xbox Live Experience gebracht wurde. Also die App jetzt kann ich langsam wieder folgen. Dein Xbox Live Account, du kannst mit Leuten was quatschen und irgendwie ein bisschen was machen in die Richtung. Okay. Da ist wohl die Ansage, dass diese komplette Mobile Experience, die Xbox so macht, auch komplett durchaus auch auf den iOS-Geräten erscheinen wird und sie sich da nicht so eingrenzen und abgrenzen wie jetzt Sony und Nintendo, sondern da einfach die Produkte machen. Und was mir aufgefallen ist, dass es Kinect-Mails ja gibt. Ja? Für iOS. Für iOS, genau. Ach, ich wollte jetzt gerade hier auf dem, also ist Universal auch, auf dem iPhone habe ich schon gesehen, auf dem iPad noch nicht. Und das ist halt so diese... Tiger streicheln. Genau, auf iOS. Kann man seinen Tiger streicheln, irgendwie Spielchen machen. Das ist halt kein Euphemismus. Auf alle Fälle so ein original Microsoft Studio Game auf iOS, und da sind sie nicht so schade dafür. Mhm. Und an sich, nein, so ein Halo oder so? Halo 1? ich glaube nicht, dass Halo jetzt irgendwie die Marke ist, die nach Kinecticum als erstes portiert wird. Nee, aber das war so ein Anzeichen, und irgendwo ist es durch ein paar Pressegeschichten gegangen, dass auch mehr kommen wird. Und ich sage, ich begrüße das. Ich würde immer noch gerne so Mario Kart oder sowas haben. So. Ja, da kannst du noch lange drauf warten. Da muss Nintendo erstmal sterben, glaube ich. Nintendo muss sterben, damit Mario leben kann. Nee, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte zu... Oh, Kinectimals. was ist das für ein Tier? Das sieht aus wie ein Waschbär. Das ist dreckig, das muss man mal waschen, glaube ich. Ja, das ist einfach nur dreckig. Ein dreckiger Tiger. Ich weiß nicht genau, wie ich es wasche. Aber es ist süß. Das ist süß. Was ich noch sagen wollte, wo wir jetzt schon komplett von der Agenda entgleist sind, es gibt ja jetzt auch die Neuigkeit, dass Microsoft nicht nur diese ganze Xbox Live-Geschichte so ein bisschen unifizieren will und auf Windows bringen will und offensichtlich auch auf iOS, sondern dass im Zuge dessen auch die Microsoft-Punkte abgeschafft werden. Ah. Ja. Oh. Und schon ziemlich bald. Ich glaube, dieses Jahr noch, und dann war es das mit den Punkten. Okay. Die migrieren zu echtem Geld. Keine Spacebugs mehr. Sehr gut. Sehr gut. Aber du machst trotzdem ein Guthaben oder zahlst du einfach wirklich nur... Ich denke mal, dass das so das App-Store-Modell wird. Ich habe jetzt nicht genau gelesen, wie das funktionieren wird. Und ich habe auch den Podcast von Manu Spielt nicht gehört dazu ganz. Aber soweit ich mir es vorstelle, wird das halt einfach so ein App-Store-Gedöns, dass man eine Kreditkarte hinterlegt oder Guthaben draufladen kann. Ja, ich muss mein Tier putzen. Das, ja, ich wollte gerade schon sagen, jetzt geht der Euphemismus dann langsam doch. Also wenn man dir so zuguckt bei, was du da gerade machst, naja. Also ich muss begrüßen, dass die Spieler kommen. Was man wohl Kinect immer anprangert, ist, dass die Gestensteuerung ziemlich buggy ist. So, okay. Also das ist jetzt nicht das Deluxe-Spiel. Aber an sich finde ich das einfach nur gut, wenn das Cross-Plattform bleibt. Und finde ich auch für Microsoft einen guten Move an sich, weil so die Online-Experience haben sie gut hinbekommen als besser insgesamt und dass sich dann andere Sachen als nur Plattforminteressen durchsetzen. Gefällt mir. Aha, also der Chat sagt gerade, Apple darf auch keinen Push-Mail-Service mehr anbieten in Deutschland, so mit iCloud. Keine Ahnung, ob da was dran ist. Wir haben das jetzt mal hier chronistenpflichttechnisch erwähnt, aber ja, es wird immer absurder. Ja, aber jetzt nur Mail, oder? Wow. Ja, ich habe hier wieder am Kabel gezogen und das ist, ja, glaube ich, dieses getroffen. Kabel. Dieses Kabel? Ja, also dieses Kabel zieht an einem anderen Kabel. Ja. Aber warum ich am Kabel ziehe, ist, es gibt jetzt noch höhere Kommentare. Ein paar. Wenn du nicht noch was sagen wolltest gerade. Nee, ich finde nur... Du streichst noch deinen Tiger, ich verstehe. Hallo Fanboys. Letzte Woche kam bei euch die Frage vor, wegen Repeatern von AVM, beziehungsweise generell die Frage der Erweiterung nach WLANs. Ich habe zu Hause eine Fritzbox und seit neuestem auch einen AVM-Repeater und bin damit sehr zufrieden. Das Netz ist dadurch extrem viel größer. Und ich habe auch in den schlechtesten Winkel zu Hause vernünftigen Empfang. Und auch richtig schnell. Kann sein, dass die Reaktionszeiten minimal langsamer sind als ohne Repeater, aber dafür halt Netz überall. Das ist sehr schön. Des Weiteren hätte ich noch eine kleine Frage. Und zwar würde mich mal interessieren, was ihr aktuell so für einen Browser auf macOS benutzt. Weil ich bin jetzt letztens auf Chrome umgestiegen, weil Safari in der aktuellen Version mich dermaßen nervt, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe, obwohl ich bisher eigentlich ein ziemlicher Safari-Fanboy war. Bei Martin weiß ich ja, dass er, glaube ich, Safari benutzt und bei den anderen wäre es mal interessant. Und vor allen Dingen erklärt mal, warum ihr noch Safari benutzt, beziehungsweise warum ihr umgestiegen seid oder wie auch immer. Ja, das war's auch schon und vielen Dank für den Podcast. Bis dann, euer Jan David von der Bergstraße. Tschüss. Dankeschön. Ich muss gar nicht viel sagen, weil Safari, ja, ich habe damit auch keine Probleme, lustigerweise. Auf dem MacBook Air habe ich noch zusätzlich den Chrome installiert, weil da habe ich kein Flash-Plugin. Und Chrome hat ja sein eigenes Flash-Gedöns. Mhm. Und wenn ich wirklich mal Flash brauche, dann benutze ich da einen Chrome. Okay. Ich nutze aktiv eigentlich auch nur Safari, weil why not? So. Und ich habe noch den Chrome für... wenn mal was hakt in irgendeiner Form und man mal einen Alternativbrowser ausprobieren muss, ja, was aber bei mir ganz selten passiert. Und mal, ich glaube, irgendwas, Chrome hatte so OpenGL Web, also so ein paar, so ein paar Demo. WebGL funktioniert besser in Chrome. WebGL-Geschichten und aktuelle HTML5-Entwicklungen funktionieren in Chrome ab und zu ein bisschen besser. Mhm. Und dann gucke ich mir das lieber in Chrome an. Aber so grundsätzlich nehme ich Safari her und habe auch keinen Stress damit. Ich bin aber auch kein... Außer die weißen Fenster passieren jetzt wieder. Ja, die weißen Fenster. Mhm. Das schon. Aber das Chrome ist für mich einfach zu anders, zu wenig Systemik. So. Mhm. Das ist eigentlich mein Hauptkriterium, dass es so eine App sollte, so eine System-App sein. Und Chrome ist halt doch eine... Auch wenn sie sehr gut angepasst ist, finde ich, an Mac, trotzdem fühlt sich sehr cross-plattformig an. Und das mag ich nicht so. Ja, geht mir ähnlich. Moin Fanboys. Erstmal mein großes Kompliment für einen tollen Podcast. Meiner Meinung nach einer der Perlen im deutschsprachigen Raum. Aber kommen wir gleich zu meiner Frage. Ich bin jetzt seit gut 2 Jahren Mac-User und stetig dabei, mit Tools meine Workflows zu automatisieren und zu verbessern. Nun möchte ich mich allerdings etwas tiefgehender mit der Materie beschäftigen und mich an Automator und vor allem AppleScript versuchen. Dabei bin ich jetzt auf der Suche nach guter Lektüre, mit der ich mich in das Thema hineinarbeiten kann, so als Einstieg. Könnt ihr mir da irgendetwas empfehlen? Macht weiter so und bis denn. Oh ja, ja, ja, da kommen jetzt die schwierigen Fragen. Der Marcel macht, glaube ich, Automator. Aber du meinst, der Marcel, den kann man anrufen, wenn man eine Frage hat? Glaube ich nicht, aber ich weiß nicht. Wow, ganz schwieriges Thema. Also es gibt Developer-Documentation. Es gibt MacScripta.com, glaube ich. Das ist so ein Forum, eine Forum-Community, die sich so ein bisschen mit AppleScript auseinandersetzt. Und an sich muss ich sagen, die Dokumentation ist nach wie vor unglaublich schlecht. Also ich habe gerade so ein bisschen, weil ich gerade so ein bisschen Open Source schraube, irgendwie des Nachtens, wenn ich nicht schlafen kann. Und da habe ich gerade AppleScript bisschen eingebaut zur Unterstützung. Mhm. Und es ist momentan so, dass du AppleScript auf keine Weise in ein Coco-Programm einbinden kannst, ohne dass es leakt. Oder ich habe was falsch verstanden. Ja, weil NS AppleScript leakt mit Arc. Mhm. Also rufst du es auf oder bietest du einen Service an, den ich rufe es auf einfach nur. Ich rufe es einfach nur auf. Okay. NS AppleScript leakt, Scripting Bridge leakt und das neue AppleScript Objective-C Framework leakt auch. Okay. Hast du das App, aber es gibt ein Framework noch, das man noch verwenden kann. Statt noch eins. Sowas ähnliches wie NS AppleScript. Nein, aber das neue, nein, das ist AppleScript Objective-C Framework, das ist neu in Lion. Nee, davor gab es schon ein anderes noch. Scripting Bridge. Nee. Noch eins. Ja, ja. Noch eins zum Aufrufen. Apple Script Kit. Sowas. Ja, das ist aber doch deprecated, seit ASS irgendwie auch tot ist. Nee, anders. Egal, auf jeden Fall, Apple Script ist naja. Nicht einfach und frustrierend und gerade auch, wenn man es schreiben will sowieso, wenn man es nicht nur benutzen will und also schwierig. Also was ich halt immer mache, ist mir das Programm nehmen, also irgendwie Show in Finder, meinetwegen auf iTunes, und dann das Icon von iTunes auf den Apple Script Editor ziehen und dann bekommt man ja diese Suite quasi eine Ansicht, was für Aktionen und Objekte dieses Programm unterstützt. Und dann pushe ich mir das irgendwie halt zurecht. Ja, also AppleScript kann ich auch nicht programmieren, da rate ich einfach immer nur. Ja. Ist auch leider so mein Eindruck, also AppleScript kann man nicht wirklich lernen. Also man kann viel machen damit. Ich habe mich auch gerade, wie wir es in Sabisael eingebaut haben, damit beschäftigt. Aber es ist creepy irgendwie. Es ist so pseudo... Du schreibst ja dann so normalsprachlich Tell application iTunes to get current set irgendwas to current track oder to current track with name oder das ist ganz schrecklich, ja. Also und ein paar Kombinationen gehen, gehen wieder nicht. Ja. Also ich kann auch nur empfehlen, den AppleScript-Editor aufzumachen, rumzuprobieren, nachzugucken, was man denn machen kann. Und die Reihenfolge ab und zu umzudrehen, zu googeln nach Skripten, die schon ähnliche Dinge machen, dann Zeug rauskopieren aus diesen Skripten und irgendwie benutzen. Und es sowieso nicht als Programmierumgebung zu verstehen, sondern eben als Fischerei. Ja, Workflow-Automatisierung. Es ist wirklich nur so, okay, ich will jetzt von A nach B kommen mit diesem Workflow und dann mache ich genau das. Ja? Ja. Nicht auf die Idee kommen, was möglichst allgemein zu oder sauber zu machen. Ja. Fuck it. Das ist wirklich so für die Automatisierung genau den einen Anwendungsfall abdecken und dann kriegt man meistens auch irgendwas hin. Ja. Aber also so richtig so lernen. Als Ressourcen, wie gesagt, MacScripter ist ganz okay und dieser Duck von Ducks Apple Scripts oder DuckScripts, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Webseite heißt, verlinken wir auch. Der hat auch immer für alles und jeden eigentlich schon ein AppleScript, das so grob irgendwas macht und wo man dann sich ein bisschen Code klauen kann. Mhm. Aber jenseits dessen, also ein Buch oder ein gutes Tutorial, wüsste ich nicht. Ja. So, und jetzt muss ich überlegen, welche Taste ich noch nicht gedrückt habe. Diese hier. Markus aus dem schön verschneiten Berlin. Und zwar, ich wollte euch erstmal danken für den wunderbaren Podcast, den ihr jede Woche macht. Und zwar nun gleich zu meinem Problem. Und zwar, ich habe ein Programm entwickelt und habe das hochgeladen und habe jetzt einen Bug gefunden, der nur auftritt unter einem iPod Touch zweite Generation und seltsamerweise nur, wenn ich die App aus dem App Store runterlade und nicht selber zu Hause im Xcode kompiliere und dann auf dem iPod schmeiße. Habt ihr vielleicht eine Idee, woran das liegt oder wo ich da überhaupt suchen könnte? Vielen Dank schon mal. Macht weiter so. Bis dahin. Tschüss. Ja, das sind die unangenehmen Bugs. Ja, das sind einerseits die unangenehmen Bugs. Andererseits ist es an der Stelle schon auch die Frage, so ein bisschen mehr Content, wie der Bug sich äußert, wäre ganz interessant gewesen. Weil ansonsten lässt sich da nur allgemein raten. Also es gibt so Geschichten wie Push-Notifications. Mhm. Wenn man die App falsch signiert hat, gehen die einfach nicht. selbes für iCloud. Das heißt, wenn man nicht mit dem richtigen Zertifikat das an Apple schickt, ja, man kann da entweder, zumindest früher konnte man das ein allgemeines Zertifikat, also ein Provisioning für alle Apps machen, ja, und man musste spezielle für diese App machen, wo das aktiviert wurde. Mhm. Ja, und dann muss man es erst an Apple schicken, sonst geht es nicht mehr. Das sind so ein paar Geschichten, die sich unterscheiden. Und an sich, wenn man es lokal, also an sich sollte man aber lokal diese Bugs auch reproduzieren können, wenn man es selber drauf macht. Normalerweise ja, es könnte halt sein, dass er ein Debug-Bild macht, obwohl er ein Fließbild machen sollte. Genau, das wäre ja die nächste Geschichte. Wirklich gucken, dass in den Build-Configurations alles genauso eingestellt ist wie für den App-Store-Bild. Hm. Mit Ausnahme von den Entitlements, dass man noch drauf mit dem Debugger drauf kann. Das ist noch wichtig, also die Entitlements nicht reinpacken. Und dann muss man halt wirklich auf die Hardware testen, die dann auch die Probleme macht. Ja, ja, ja, das ist ja natürlich alles. Weil im Simulator irgendwas reproduzieren, das kann man sich meistens abschminken, wenn es sowas Spezifisches ist, weil der Simulator verhält sich halt so ein bisschen wie iOS, aber halt nicht genau. Und da hilft jetzt auch nur so einen iPod Touch 2G haben, wenn der Bug da nur auftritt. Genau. Und was mir noch eingefallen ist, weil wir gerade konkret an sowas dran waren, es gibt wohl, und der Bug ist relativ nervig, ein Problem mit dem aktuellen Release-X-Code und ARM6-Code-Generierung. Da gibt es ab und zu Probleme für ARM6. Ich weiß nicht, ob der iPod zweite Generation ARM6 ist, aber ich glaube schon. Das könnte sein. Und da kann man dann den Thump ausschalten. Also es gibt für ARM-Code guter für Punkt, Thump ja, oder ja, für 32-Bit. Und wenn man Thump ausschaltet, sind diese Compiler-Bugs nicht mehr drin. Hm. Und da kann es gut sein, dass genau nur der Build für den App Store genau so optimiert wurde, dass das Ding auftritt an der Stelle. Das kann ja gut sein, ja. Also das ist so, es klingt sehr esoterisch, aber wir sind da letztens auch reingeraten. Es ist dann wirklich so, dass man Berechnungen mit einem CG-Point macht. Ja, das war wirklich einfach nur, ich finde den Bug nur so großartig. Und anstatt eine zweite Variable macht, die denselben CG-Point wieder in dem Ausdruck verwendet. Mhm. Und dann hat er sich sowas zusammen optimiert, was dann einfach falsche Arithmetik gemacht hat. Ja, ja, ja. Genau. Und nicht hundertprozentig reproduzierbar. Also schon, aber nicht jetzt immer so. Also schon reproduzierbar immer, aber nicht jetzt in jeder Berechnung an jeder Stelle, sondern nur wieder natürlich in, genau, nur wieder in Sonderfall. Und das ist wirklich vielleicht ein Hinweis, dass du da auf ARM6 einfach auf 32-Bit-Code gehst, statt Thump, was mit einem Compiler-Flag geht, findest du im Internet. Und dann bist du... Findest du im Internet, TM, finde ich gut. Ja, es geht... Ich suche mal, wenn ich dran denke, suche ich und verlinke ich. Genau, so, das ist das Einzige, was mir da auffällt. Und dann, ich hoffe, wir konnten zumindest grob richtungsweisend helfen. Ja, richtungsweisender Podcast. Richtungsweisender Podcast. Das muss ich mir patentieren lassen, glaube ich. Ja. Dann verklage ich irgendjemand und dann darf er nicht mehr iPhones verkaufen. Egal, wir kommen zum Konsum. Der Konsum! Und zwar, man hat mich gefragt, hast du schon mal so einen DVB-T-Empfänger fürs iPad getestet? Mhm. Was hältst du denn von diesem hier? Und dann konnte ich nur sagen, nee, habe ich nicht. Aber gefragt wurde ich nach dem Tizi Go, heißt er, glaube ich. Okay. Und dann konnte ich nur sagen, nee, ich hatte diesen anderen Tizi mal ausprobiert, der mit Wi-Fi funktioniert und nicht über den Dock-Connector. Mhm. Und der war halt so semi-stabil in meiner Erfahrung. Und mehr konnte ich da nicht dazu sagen. Aber ich habe dann mir gedacht so, iPad Dock-Connector DVB-T-Ding, das wäre doch mal gar nicht so blöd zu haben. Mhm. Ja, das klingt nach was ich mal in der Schublade haben will eigentlich, falls ich dann doch mal Fernsehen gucken will. Vor allem, weil halt der DVB-T-Stick für meinen Mac den Nachteil hat, dass da, wo mein Mac steht, kein DVB-T-Empfang ist. Zumindest ja, nicht mit diesem, so ist. Zumindest nicht mit dieser Antenne, die da an diesem Stick dran ist. Ja. Und dann dachte ich mir so, kaufst du was von Ratiopharm oder kaufst du was von Elgato? Mhm. Und dann habe ich mir was von Elgato gekauft. Und namentlich den Elgato Mobile. Und der liegt jetzt hier auch gerade rum. Du hast den auch schon ein bisschen ausprobiert. Ich habe mein iPad zu Hause vergessen. Zuerst haben wir es auf dem iPad ausprobiert. Und das macht eigentlich einen super Eindruck, muss ich sagen. Das macht halt irgendwie so Fernsehen, wie man es vom Elgato iTV auf dem Mac gewohnt ist. Im Prinzip halt genauso. Ja, also umschalten ist halt so ein bisschen verzögert, wie es halt ist bei DVB-T. Aber so an sich guter Empfang und gute Software eigentlich soweit. Ja, also hat relativ schnell funktioniert. Auch die schöne Funktion genutzt, wenn man das Gerät ansteckt, dass er gleich im App Store einem die App zeigt. Dann. Also das fand ich auch mal schön, das so zu sehen. Und macht Fernsehgucken, macht Timeshift, also kann man Pause drücken, kann man auch ein bisschen was aufnehmen, da ist aber wahrscheinlich das Problem, dass man irgendwie in der App bleiben muss, weil man bestimmt nicht endlos aufnehmen kann an der Stelle, also für den Anwendungsfall wahrscheinlich nicht das Beste. Kann auch, wie heißt es denn? Mirroring, Dingsbums, Apple TV, Airplay heißt. Airplay heißt. Genau, also man kann auch dann mit iPhone oder iPad auf den Beamer, das schlechte DVB-T-Signal. Genau, sehr gut. Ja, man kann es. Ja, ist klar. Ja, ist gar nicht so unselten. Genau, also gar nicht so selten, würde ich sagen. An sich macht einen sehr guten Eindruck. Und dann bist du kurz vor der Sendung noch auf die Idee gekommen, das ja ans iPhone anzustecken. Ja. Wo ich jetzt gar nicht da habe ich gar nicht dran gedacht, dass das ja auch geht. Und offensichtlich geht's auch. Und da kann man auf dem iPhone auch die DVB-T-Fernsehen gucken. So. Das hat mich irgendwie geflasht, obwohl das mich gar nicht flashen sollte, aber es ist irgendwie, es war so, huh, das geht ja auch. Ja, und dann ist wiederum auch mit Airplay eine ganz gute Kombi dann. Hm. So, weil wenn es so klein, kann man so gucken und dann mit Airplay auf der großen Leinwand. Ja. Ist halt nach wie vor das DVB-T-Signal, aber so für die beiden Geräte passt das eigentlich auch. Ich denke auch, ja. So auf dem kleinen Screen in Anführungszeichen. Einziger Wermutstropfen aus meiner Sicht ist, das Ding hat natürlich, also natürlich will ich jetzt nicht sagen, aber das Ding hat eine Batterie und die muss man laden. Okay. Aber jenseits dessen? Aber es ist ein Akku. Also es ist ein Akku, ja klar. Muss man über Micro-USB da irgendwie aufladen und dann... Da wissen wir jetzt nicht, wie lang das Ding hält. Ja, das ist dann auch die interessante Frage. Ich bekomme gerade noch von Herrn Kusterer schöne Grüsse an der Stelle gesagt, fürs iPhone ist das nicht offiziell unterstützt. Wie? Sagt er. Wie nicht offiziell? Ich habe haben es gerade an so ein iPhone 4S angesteckt und das ging, ja, aber es ist wohl irgendwie... Ich habe die App auf dem iPad runtergeladen und dann kam sie auf dem iPhone auch runter. Das heißt, auf alle Fälle die App Store-Version ist Universal an der Stelle. Die Frage ist, was soll ich mit der iPhone-Version sonst machen von dieser App? Also das 4S, beim 4S geht, sagen wir es mal so. Vielleicht gibt es auch Geräte, wo es nicht geht. iPhone ist offiziell nur für Japan. Weil die haben ja da dieses andere DVB-T mit dem MPEG 4 auch, also mit dem H264 und keine Ahnung, ob das damit zu tun hat. Aber also im Prinzip. Also bei uns ging es jetzt gerade, aber es ist wohl nicht offiziell unterstützt. Okay, gut. Nun ja. Kosten tut der ganze Spaß. 80 Euro so um den Dreh, glaube ich. Echt? Also auf der Webseite haben sie mit 100 Euro angepriesen, aber vielleicht bei Amazon. Ich glaube, bei Amazon habe ich irgendwie 80 oder 90 gezahlt. Bei Amazon. Okay. Aber ich kann mich täuschen. Also, ja, an sich schön verarbeitet, schön gemacht. Wer Fernsehen will, was mir nicht so nahe liegt. Ja. Also ab und zu kommt halt irgendwie auf Twitter mal so irgendwie, hier schreibt man RTL ein und dann habe ich aber kein RTL, weil ich nur Satu habe und da ist immer nur ZDF oder ARD. Und dann denke ich mir halt so, dass wir in der Schublade haben, ist potenziell gar nicht so doof. Ja. Nun ja. So viel zum ersten Konsumthema. Wir kommen zum zweiten und da geht es um ein iOS-Spiel. Ich weiß gar nicht, ob iPhone... auf Amazon kostet er 90. Ich wollte nur siehst du mal. Also noch stehen bleiben. Zumindest grob richtig. Die grobe Richtung. Ein Konsum. Ja, fuck. New Orbit wolltest du uns New zeigen. Orbit. New Orbit wollte ich zeigen und auch irgendwie ein bisschen Audio machen. Ich weiß nicht genau, wie man das am geschicktesten macht. Gib doch mal nicht rüber hier. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr an dem Kabel reiße und wir wieder Mono haben auf dem Kopfhörer. Ich suche mal kurz, wo es denn ist. New Orbit ist ein Indie-Game und ist eine ganz lustige Geschichte. Worum geht's? So... Kleines Space-Adventure, du bist gestrandet in einer kleinen Shuttle und ich mach das ein bisschen leiser hier. So. Und du steuerst, indem du Gas gibst, du siehst von oben drauf, das ist so eine Draufsicht und du kannst halt in eine Richtung Gas geben und dann hast du ein bisschen Gravitation und Trägheitsdynamik, ja, so ein bisschen wie Moonlander oder so. Ah, das ist aber noch nicht der gute. Tja. Ich habe jetzt gerade das Tutorial angemacht. Deswegen, ja, genau. Das Tutorial ist ein, zwei, drei. Später kommt, es ist auch komplett Sprachausgabe. Sprechen, glaube ich, zwei Leute. so okay. die ganzen Stimmen ein und es hat so ein bisschen den Charme von Arnold Schwarzenegger. Aber durchaus im positiven Sinn irgendwie. Also es ist okay. eher so ein bisschen, wie heißt er denn, so Grenzfreuder-Style als Schwarzenegger, aber irgendwo so da dazwischen. Das ist durchaus spaßig. Es ist ein recht kurzes Spiel. Es hat so 10 Missionen. Das hat jetzt auch ein Update bekommen. In der 5. Mission ist man hängen geblieben. Okay. Da haben sie so einen Bug gehabt, der echt nervig war. Also da musst du es erst auf der Webseite nachlesen. Und das war eigentlich das Nervigste dran. Mhm. Es ist super kurz, ja, also nicht zu viel erwarten in Terms of Länge. Mhm. Aber macht Spaß und wird vielleicht dann eben auch weitergeführt. Das ist zumindest in Planung. Ja, also Blackish Games heißt die Firma. Mhm. Aus Österreich, offensichtlich, wenn du das sagst. Und ja, blackish.at. Insofern, also klingt das interessant. Ich glaube, Tobi hat das irgendwie auch schon getwittert. Genau, oder? Tobi hat das schon getwittert und auch schon gespielt gehabt. Und ich habe es dann auch irgendwann mal so in der Stunde ist mal durch. Also kostet auch, glaube ich, aber 1 €. Also das ist für so ein bisschen schöne Story spielen, finde ich dann eine Stunde gut. Ja, sieht interessant aus. Geht auf iPhone und iPad. iPad. Und auf dem iPad ist es ein bisschen angenehmer, weil man praktisch man steuert, indem man in die Richtung drückt, wo man fliegen will. Und dann kann man relativ weit weg von dem Raumschiff das machen, muss nicht so nah dran machen und verdeckt wieder schon das Zielgebiet, in das man reinfliegt. Oder ich verstehe. Jo. Jo, genau, das war so ein Konsumtitel. Ja. Den anderen, wenn du schon Tobi erwähnst, muss ich ihn zumindest mal erwähnen. Ich will ihn aber nicht als Konsumempfehlung nehmen, sondern nur als What the fuck? Und zwar, lass die Finger davon. Es macht keinen Spaß und spielt es trotzdem. Es gab vor 2 Wochen, glaube ich, so ein News-Item, dass Zynga ein Spiel kopiert hat, mehr oder weniger ohne irgendwie Anstalten zu machen, da Lizenzen oder Ähnliches anzubieten. Und zwar Tiny Towers. Mhm. Und das Spiel ist aber meines Erachtens so ein bisschen übertrieben. Tiny Towers oder Tiny Tower? Tiny Tower. Tiny Tower. Und ist ein altes Spiel schon, ist so ein Pixel-Anmutung, ist ein Freemium-Titel, also so eine Geschichte, wo das Spiel selber nichts kostet, man spielen kann so viel man will, aber wenn man ein bisschen mehr Gas geben will, kann man Geld ausgeben, um sich die Einheiten zu kaufen dort. Und verstehe, das ist so ein Ding, wo man sich Vorteile erkaufen kann quasi. Genau, wenn man will. Mhm. Was ja an sich nicht unbedingt schlimm sein muss, wenn das Spiel an sich Spaß macht. Aber das ist so ein bisschen das Problem, es macht keinen Spaß. Es ist eher so, man wird so reingezogen und managt dann ein bisschen rum und hat immer wieder, also man kann nicht viel tun. Ja, man kann irgendwie so Stockwerke bauen auf seinem Turm und dann kann man in den Stockwerken Zeug kaufen und dann, wenn das Zeug gekauft ist, wird es wieder verkauft und dann kann man den Aufzug rauf und runter fahren mit Leuten und die zum richtigen Stockwerk fahren. Okay. Und so ein bisschen Pseudomanagement machen, wer wo arbeitet. Ich muss sagen, ich habe das ja noch gar nicht gesehen. Ich habe mir noch nicht mal Screenshots angeguckt, glaube ich, weil ich immer nur euch davon reden höre, wie ihr jetzt irgendwie dem und dem seinen Traumjob vermittelt und jetzt irgendwelche Fahrräder produzieren müsst, damit ihr irgendwelche Missionen löst und dafür irgendwelche seltsamen Towerbugs bekommt, mit denen man irgendwas machen kann. Genau, die Towerbugs sind die Währung, die man auch mit dem was einkaufen kann und mit dem man, also die man für Geld kaufen kann und die man benutzen kann, um Zeug zu beschleunigen. Ja, also es ist im Prinzip halt so ein Hochhaus-Micromanagement-System, Simulator. Ja. Und es hört sich nach Arbeit an, ehrlich gesagt. Es macht wohl süchtig, aber es ist wohl Arbeit. So, wenn ich euch so zuhöre, dann klingt das nicht nach Spaß, sondern immer nach Stress. Ja, und ich höre irgendwie nicht auf. Also das ist so, da kommt dann immer eine Notification, dass man irgendwo was drücken muss und dann muss man da mal was drücken und dann guckt man rum und drückt woanders auch ein bisschen wieder was und dann geht man wieder raus. Aber die eigentliche Spielmechanik ist relativ fad. Investier mehr Zeit, kriegst du mehr. Hm. So. Und mehr aber von dem, was nicht wirklich Spaß macht. So. Ja. Also da ist mir halt zum Beispiel Temple Run an der Stelle sympathischer, weil da kann man zwar auch freemium-mäßig irgendwie Münzen kaufen, aber es ist halt erstens einfach nur dieses stupide Spiel, wo man irgendwo langläuft und irgendwann runterfällt. Und zweitens ist es halt auch so weit fair, dass man sich irgendwie das alles selbst erfarmen kann, wenn man wirklich da das Spiel spielen will. Ja, es ist vor allem auch ein Spiel. Ja. So, das ist jetzt wirklich, also das ist mehr sinnfreie Beschäftigung als Farmville. Ja, und das will schon was heißen. Holler die Waldfee. Bei den Farmville kann man irgendwie wenigstens noch irgendwie entscheiden, was man wie anbaut und so weiter. Und die Entscheidungen hier sind schon irgendwie so knapp bemessen. Ja, ich wollte nur von dem Phänomen berichten, dass ich das jetzt seit einer Woche spiele und irgendwie nicht loslassen kann, bevor ich nicht Tobi und Lisa überholt habe. Total sinnfrei. Aber ist so. Freemium funktioniert. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich was kaufe, aber das, so weit habe ich es nicht funktionieren lassen. Bitter, bitter, bitter. Ja. Nun ja, nun ja. Ich grätsche einfach mal zwischen rein, bevor du dann gegebenenfalls noch ein letztes Konsumthema anschneidest, keine Ahnung. Und zwar möchte ich darauf hinweisen, ich habe eine Webseite entdeckt, und zwar habe ich die entdeckt bei Lisa, weil die lief da einfach, und ich habe mir gedacht, das sieht ja hübsch aus. Und dann habe ich hingeguckt und gesehen, oh, das ist ja so eine von diesen lustigen, was gucke ich gerade im Fernsehen und im Kino Webseiten. Ah, ja, Lisa also hat sich da wohl gefühlt. Gomiso gibt es ja da zum Beispiel, also diese Miso-Geschichte, die auf gomiso.com stattfindet, gibt es da zum Beispiel, wo man sich dann irgendwie in Serien einloggen kann, und dann jetzt gucke ich gerade diese Serie oder diesen Film, und es gibt da was Hübscheres, zumindest finde ich, dass es hübscher ist, und zwar heißt das Tracked TV, also trakt.tv. Und das sieht einerseits sehr hübsch aus, weil sie halt den ganzen Content aus der TVDB und aus der TMDB rausziehen mit vielen Bildern und immer aktuellen Episodenbeschreibungen und so. Und andererseits ist es cool, weil man kann da auch scrobbeln. Ja, und wer mir jetzt scrobbeln als Verb nicht sagt, keine Angst. Der eine oder andere wird Last.fm schon mal gehört haben. Da gibt es ja auch diesen Scrobble-Modus oder den Scrobbler. Und was der macht, ist immer ins Internet schreiben, was man gerade hört. Ja, und so auch bei TrackTV. Es gibt da für diverse Mediencenter gibt es sogenannte Scrobbler. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du irgendwie dieses XMBC, also wie heißt das? Xbox Media? Nee, nicht Xbox. XMBC. Keine Ahnung. Oder Plex. XBMC. Genau. Xbox Media Center, macht Sinn. Oder wie gesagt, Plex ist auch so ein Ding. Da gibt's Plugins, die du quasi dir da in deine Mediencenter reinfriemeln kannst, und dann schreibt dein Mediencenter, wenn du irgendwas guckst, immer automatisch auf Tracked TV, jetzt guckt der Martin gerade irgendwie Folge 1 von Homeland. Und wenn du fertig geguckt hast, dann kannst irgendwie auch noch auf Facebook posten, dass du jetzt irgendwie gerade Homeland geguckt hast und damit deine Freunde belästigen. Ich finde das toll. Also erstens, weil man seine Freunde belästigen kann, und zweitens, weil das irgendwie so eine schöne Verwaltung ist von was man schon geguckt hat, die auch nicht hässlich aussieht. Okay, und was ist deren Geschäftsmodell in irgendeiner Form? Also kaufst du da was? Das ist halt so ein Web 2.0 Ding, nee. Also, keine Ahnung, ich habe noch nicht mal Werbung gesehen. Wahrscheinlich so warten drauf, dass es jemand kauft. Einfach nur so als Basis für die MPAA zu dem wahrscheinlich, ja, genau. Zum Verklagen dann. Okay, du hast dann diese Serie geguckt, die gab es in deinem Land zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz. Ja. Also wirst du wohl guter jetzt Punkt an der Stelle, weil für iTunes gibt es leider keinen Scrobbler. Und ich gucke ja immer alles über iTunes. Und deswegen bin ich auch gerade dabei, mir selber da einen zu schreiben. Okay. So ein bisschen. Das ist so dieses Open-Source-Projekt, wo ich vorher geschimpft habe über AppleScript. Weil dann muss ich mir iTunes mit AppleScript abfragen, und jedes Mal liegt da ein Megabyte RAM. Übertriebenermaßen jetzt, aber ja. I see. Nun ja, aber tolle Webseite, auch ohne Scrobbler, durchaus interessant, weil man eben auch manuell abhaken kann, welche Episoden, welche Seasons man schon gesehen hat. Und kann man ein bisschen Überblick behalten. Da zeigt einem dann auch so den US-Kalender natürlich dann an, was dann in der nächsten Woche von den Serien, die man so guckt, an neuen Folgen kommt. Jo. Jo. Gudi. Ja, weil du es gerade erwähnt hast, will ich es jetzt mal erwähnen. Und zwar Showtime-Serie, die letztes Jahr gestartet ist und jetzt gerade in Pause ist, aber glaube ich verlängert wird hoffentlich. Also zumindest hat sie relativ gute Bewertungen bekommen. Ich habe es gerade nicht im Griff, aber auch wenn sie nicht verlängert wird, lohnt sich die erste Staffel auch so zu gucken. Es ist unglaublich viel Bass auch im Internet dazu. Also ich glaube schon, dass sie verlängert wird. Und zwar heißt die Serie Homeland. Worum geht's? Also erstmal, wer spielt mit? Für mich ist immer bei Serien erstmal, wer spielt mit? Und das ist in dem Fall Claire Danes und hat mehr oder weniger die Hauptrolle. Mandy Patinkin hat so eine Supporting-Rolle, aber ist auch relativ stark vertreten, und die anderen Hauptrollen kenne ich jetzt nicht so. Worum geht's? Es ist, Claire Danes arbeitet für CIA. Es ist so, dass jemand aus dem Iran, glaube ich, ist in dem Fall, also ein Kriegsgefangener kommt zurück, wird so befreit, ja, und es geht irgendwie alles irgendwie super glatt. Und sie ist so ein bisschen skeptisch. Also einerseits hat sie die Information, dass ein Kriegsgefangener gedreht wurde von dem bösen Terroristen. Ja? Ja, dass er zum Schläfer gemacht wurde. Quasi. Genau. Ja. Und die hat sie relativ sicher, also glaubt sie, dass sie die Information relativ sicher hat. Und der kommt halt dann gerade zurück. Und die ganze Story geht dann darum, dass also so ein bisschen versucht, den nächsten Anschlag zu verhindern, indem sie den überwacht und Co. Ja. Ja. Und ist ein schönes Thriller-Format. So. Es hat für mich ähnliche Stressfaktoren, so wie 24 so in den ersten Staffeln. Es geht ein bisschen langsamer. Ja, ja, aber es hat auch mehr so diesen Premium-Kabel-Sender-Feel, den man so von HBO und Showtime eben auch kennt. Ja. Die Story entwickelt sich relativ langsam, finde ich. Aber gut und spannend. Ja, also kann ich für jemanden, für alle, die diese Art Serie mögen, kann ich das ans Herz legen. Ja, auch natürlich viel so Muslimophobie und so weiter, also auch viel politische Themen mit drin an der Stelle. Und auch, ich finde sie vom Storyverlauf her dreht es ein paar Mal recht schön, ja, und ist nicht so offensichtlich. Was ich lustig fand, du sagst, Manny Patinkin spielt mit, und ich dachte zuerst, wann kommt der denn endlich? Und dachte dann so, ach nein, der für den ich für John Rhys Davies gehalten habe, das ist ja Manny Patinkin. So, weil, also sagt der John Rhys Davies was, der den Gimli spielt in Herr der Ringe? Ja, ich dachte, okay, gut. Der hat aber abgenommen. Aber nee, es ist Manny Patinkin. Also mit dem Bart hätte ich ihn jetzt nicht erkannt. Ja, der Bart haut ein bisschen rein und so. Aber funktioniert gut. Ist eine Empfehlung, könnt ihr mal reingucken, wenn ihr irgendwie das im Zugriff habt und kaufen könnt irgendwo. Genau, Homeland. Ja, und damit sind wir am Ende der Liste der Themen angelangt für diese Woche. Wir haben eine ganz ordentliche Zeit. Ja. Ein bisschen was rausschneiden und dann ist das auch fast perfekt. Ja, ein bisschen zu kurz, aber egal. Und letzte Worte, ansonsten müssen wir uns verabschieden. Ja, also dieser Fernsehstick ist super. Mhm. Hallo Uli. Wenn ihr unbedingt Fernsehen wollt, dann doch auf dem iPad mit dem Zeug. Genau. Und wahrscheinlich, also wirklich, ich habe nicht nochmal nachgelesen, es liegt wohl daran, dass die Bitrate halt irgendwie sonst ein bisschen ein Problem macht, da zu viele Bits fliegen und das iPhone nicht so wirklich hinterherkommt vielleicht. Also und wir halt kein H264, sondern H264 macht halt weniger Bits oder so. Und so und dann ist das besser. Ah, okay. Also wird vielleicht nicht immer gut aber gehen. Aber mit dem iPad definitiv eine Empfehlung. Ja. Und wir haben euch nicht gesagt, dass auch mein iPhone geht vielleicht. Wir haben ja vor allem nicht gesagt, dass ihr Fernsehen gucken sollt. Eben, ja, das kommt erschwerend hinzu. Außer auf Twitter beschwert sich jemand über irgendeine Polit-Talkshow. Da muss man immer einschalten. Ja. Damit man halt jammern kann. Und damit entlassen wir euch in die Nacht oder die Tageszeit, die bei euch gerade herrscht. Und vor allem den Rausschmeißer. Und sagen auf Wiedersehen. Ahoi. Ciao, ciao. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frisch kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Lasst euch verzaubern von ihrem Geheimnis. Der Saft bringt die Kraft, das Abenteuer lacht. Gemeinsam könnt ihr so viel mehr noch erleben. Kommt doch hierher und singt einfach mit. Gummibären.